Blauer, öffentlicher Münzfernsprecher, super billig, ab 5 Cent telefonieren an Radio Apore. Der Standort ist besonders interessant, befindet sich im Zentrum Kreuzberg zwischen Möbel-Olfe und einer Sandwichbude bzw. einem Falafelladen. Es wimmelt hier natürlich nur von Müll, unter anderem eine ehemalige Pumuckl-Verpackung, eine Köfte-Speisekarte in türkischer Sprache, sowie ein schwarzer Engelaufkleber. Auf der Rückseite des Fernsprechers befindet sich ein weiterer super 5, ab 5 Cent billig telefonierender Fernsprecher. Und zu dessen aktueller Ausrüstung gehört ein leerer Coffee-to-go-Becher, der hier sauber drapiert ist. Ansonsten, außer einem durch diese Passage hindurchreichenden Gartenschlauch, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.